Die vergangene Radiomarabu-Stunde, liebe Schlagerfreundinnen und Schlagerfreunde, endete mit einer Eurythmics-Nummer. Here Comes the Rain Again, ursprünglich von Robert Plant geschrieben, in einer Neueinspielung der britischen Band Warm Rain. 1984 waren die Eurythmics auch da, veröffentlichten das Album Torch. Daraus gab es einige Hitsingles, wie zum Beispiel Here Comes the Rain Again, aber auch einen sogenannten Key-Track, der damals unter Kennern herumgereicht wurde. Den spiele ich jetzt, Paint a Rumor, 30 Minuten nonstop Marabu, danach geht's weiter mit Wolfgang Martin zu Holger Biege. Paint a Rumor. To rumors, I could tell you something. Promise not to tell. I could tell you something. Something. I was not to say. Paint a rumor. 1984, im Jahr der Gründung von Radio Marabu, die Eurythmics Paint a Rumor. 30 Minuten nonstop Europe's Alternative Music auf Radio Marabu mit mir, Marcel Fischer, mit Packed Chords aus New York, Wide Awake. Radio Marabu. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Znajomą twarz, płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odkrujesz kiedyś stąd jak tak. Blisko

und Norma, die wunderbare Geschichte von Divine Comedy, davor Wally Warning aus Süddeutschland, Andrzej Czauka aus Polen, Eva Maria Pickert, Ezra Furman, White Denim, die Pocket Courts und die Eurythmics, und weiter geht's hier mit Wolfgang Martin zu Holger Biege. Im Jahr 84 fing alles an. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Groß ist der Reichtum der Welt. Ein wunderschönes Lied von Holger Biege. Er hat ja nicht selbst getextet, aber trotzdem Reichtum der Welt. Da frage ich mich natürlich als DDR-Kind, warum ist er dann im Westen? Was hat da gehackt? Oh, dazu haben verschiedene Umstände geführt. Also ich habe schon, ehrlich gesagt, Ende der 70er Jahre, 79, 80 und dann verstärkt 81, 82 Veränderungen an ihm bemerkt. Er war ja auf eine Art auch so ein Kopfmensch, der sich über alles Mögliche sehr viele, manchmal vielleicht zu viele Gedanken gemacht hat und mit vielen Dingen eigentlich nicht mehr einverstanden und zufrieden war. Das betraf zum Teil auch seine eigene künstlerische Arbeit, die manchmal ins Stocken gekommen war. Aber es waren vor allen Dingen die äußeren Umstände, nicht? Also der viele Ärger, den er ob mit Lektoraten oder mit den Konzert- und Gastspieldirektionen hatte. Alle wollten ihm irgendwie reinreden und bestimmte Vorschriften machen. Und zum richtigen Knall ist es eigentlich dann in der Vorbereitung auf das dritte Album gekommen, als er da bei Amiga seine Ideen vorgestellt hatte. Also nicht nur mit einem neuen Team, also mit dem Texter Werner Karma, sondern eben auch mit komplett neuen musikalischen Ideen. Und damals hatte er die Idee, eigentlich noch mehr die beiden großen musikalischen Bereiche E und U, also die sogenannte ernste Musik und die sogenannte Unterhaltungsmusik zusammenzuführen. Er wollte sich da noch ein bisschen mehr als der klassische Pianist ins Spiel bringen. Er hatte ja auf den ersten beiden Platten immer diese Improvisationen drauf. Und das wollte er eigentlich jetzt noch ein bisschen weiter ausführen. Und vor allen Dingen sollten auch die Kompositionen stärker daran orientiert sein. Er hatte sich in dieser Zeit mit Zwölftonmusik, mit Karl-Heinz Stockhausen und den entsprechenden Vorbildern der zeitgenössischen Musik beschäftigt, bis hin zu Béla Bartók. Also alles sehr, sehr aufregend, aber eben auch komplizierte Musik. Und das konnten sich die Herren bei Amiga natürlich überhaupt nicht vorstellen. Die griffen dann sozusagen einem Argument vor, das er später dann bei der Polydor in Hamburg noch viel öfter gehört hat. Das sind doch Sachen, die möchte kein Mensch hören. Die lassen sich nicht verkaufen, waren immer die Argumente. Und daran ist er so ein bisschen verzweifelt. Ne? Holger hatte in dieser Zeit auch mit sich selber heftige Probleme. Also gab es so Alkoholphasen. Da konnte er dann eine Zeit lang nicht live auftreten. Also da kam vieles, vieles zusammen. Bis zu diesem einen Tag, wo er plötzlich eine Vorladung bekam, konnte mir niemand mehr hinterher genau sagen, wo das eigentlich war, ob im Kulturministerium oder in einer Künstleragentur oder beim Komitee für Unterhaltungskunst. Und da sagte ihm dann jemand, wir haben hier übrigens eine Einladung für Sie nach West-Berlin vorliegen, da würden wir Sie auch noch einmal hinschicken. Wahrscheinlich war man da an den Devisen besonders interessiert. Und das war ja aber andererseits auch wie so eine Aufforderung, nicht? Und von dem Moment an kreisten die Gedanken in Holgers Kopf und er verbündete sich dann mit seiner Frau und dann war der Plan geschmiedet, dass er dieses Konzert spielen wird, aber dann anschließend nicht wieder zurückkommt, sondern in West-Berlin verbleibt und von dort aus nach Hamburg geht. Eine interessante, vielschichtige Geschichte, vor allem bezüglich Amiga, dass man dort ja auch auf jeden Fall ein bisschen marktwirtschaftlich gedacht hat. Jetzt könnte man oder muss man natürlich als Musikkritiker, der ich ja bin, ein bisschen ketzerisch sagen, gemessen an diesen Vorgaben ist das dritte Album dann bei der Politur doch eine ziemliche Enttäuschung gewesen, musikalisch, oder? Ja, dem gingen ja auch viele Kämpfe und Auseinandersetzungen und Dispute voraus, nicht? Also in Hamburg hat man ihn ja nicht gerade mit offenen Armen empfangen, sondern da war davon ausgegangen, es war so üblich, dass jeder DDR-Künstler, der, wie es so schön hieß, politisch motiviert von Ost nach West gegangen ist, mit dem musste immer erstmal irgendwie was gemacht werden. Die kriegten dann Schallplattenverträge, beziehungsweise die Schauspieler dann auch irgendwelche Rollen in Fernsehfilmen, Und Holger landete eben bei der Polydor, aber eben vor einem Gremium, das mit ihm als Künstler so gut wie nichts anzufangen wusste. Die hatten sich ja auch nicht mit dem beschäftigt, was er in der DDR gemacht hat. Und dann hat er seine Vorstellungen dort dargelegt und da fielen die natürlich erstmal in Ohnmacht und dann kamen halt diese Argumente, nein, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Die hatten sich vorgestellt, dass er entweder sich ganz konsequent für eine Schlagerkarriere entscheidet oder für eine Liedermacherkarriere. Aber das war natürlich beides für ihn vollständig ausgeschlossen. Er wollte ja seine Musik machen. Ich habe das im Buch auch so ein bisschen beschrieben. Er hatte ja eigentlich mit den beiden Amiga-LPs schon sämtliche Schubfächer, die auch wir Musikjournalisten damals immer so benutzt haben und Genrebezeichnungen verlassen und eigentlich so einen ganz eigenen Stil entwickelt. Ne? So diesen Holger-Biegel-Stil zwischen Balladen und Rock und eben mit diesen anspruchsvollen Texten und vor allen Dingen mit ihm im Mittelpunkt als diesen hervorragenden Sänger, Pianisten und da muss man auch noch dazu sagen, Arrangeur. Also der Umgang mit dem Material war ja immer ganz wichtig, nicht, dass er eben den Titeln immer besondere Arrangements und Sounds verpasst hat. Ne? Und das war denen natürlich in Hamburg viel zu anstrengend. Dann hat man noch einen Kompromiss gefunden. Der beste Kompromiss war noch der, dass er wirklich einen sehr guten Texter bekommen hat, den Dr. Michael Kunze. Das stimmt. Der damals mit den Songs für Udo Jürgens zum Beispiel ganz vorne in der Bundesrepublik stand. Und die beiden haben dann im Team auch mit den Produzenten eigentlich noch das für sie in dieser Situation Machbare auf einem relativ hohen Niveau hinbekommen. Dann ist die Platte aber so gut wie nicht promotet worden. Da gab es auch immer die Auskunft, da, das wollen die Radiosender hier nicht und naja, und dann ist er faktisch mit der Geschichte vollständig gefloppt und hat sich ja dann auch erstmal für eine ganze Weile aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. Ich habe noch den Musikexpress, wo man seine Platte ganz, ganz kurz vorstellt, hier in meinem Archiv. Wir wollen jetzt auch mal Musik spielen. Schlag was vor. Naja, wir können ja trotzdem ein Stück von diesem Hamburger Album nehmen. Entweder den Titelsong, Das eigene Gesicht. Das ist ja ein Titel, den er aus der DDR quasi mitgebracht hat und der es auf diese Platte geschafft hat, sogar als Titelsong, den hatte er ursprünglich für seinen Bruder Gerd Christian geschrieben, der damit auch sehr erfolgreich wurde. Und dann hat Holger wahrscheinlich befunden, nee, das Lied ist so gut, das muss ich auch selber mal aufnehmen. Wir könnten aber auch spielen, Schuld sind die anderen, weil das ist thematisch, passt vielleicht auch zu diesem Komplex. Dann nehmen wir Schuld sind die anderen. Schuld an dem Tod der vorenden Schwalbe, der fallende Schnee sagt, ich nicht, ruft der Wind aus den Bergen, der Frost schwört, ich tu nur meine Pflicht. Schuld sind die anderen, stell uns keine Fragen, denn wir haben gar nichts getan. Schuld sind die anderen, mehr ist nicht zu sagen. Es tut uns wohl leid, doch es geht uns nichts an. Wer ist schuld an dem Tod des vergifteten Baumes? Ich nicht, dröhnt das Flugzeug im Blau. Ich nicht, ruft die neue Chemiefabrik. Ich nicht, rund das Auto in Stau. Schuld sind die anderen, stell uns keine Fragen. Wir haben gar nichts getan. Oh, Schuld sind die anderen, mehr ist nicht zu sagen. Es tut uns zwar leid, doch es geht uns nichts an. Wer ist schuld an der Einsamkeit in unseren Städten? Ich nicht, schreit das bunte Plakat. Ich nicht, sagt der Nachbar zum Nachbarn, während jeder zum Fernseher starrt. Was geht es uns an? Stell uns keine Fragen, denn wir können gar nichts dafür. Oh, was geht es uns an? Wir können nur sagen, was immer passiert, Schuld daran sind nicht wir. Und wer hat den Kindern die Zukunft genommen? Ich nicht, ruft aus dem Parlament. Ich nicht, beschwörter Bombenexperte. Ich nicht, sagt der Herr Präsident. Schulden die anderen, stell uns keine Fragen, denn wir haben gar nichts getan. Oh, Schulden die anderen, mehr ist nicht zu sagen. Es tut uns zwar leid, doch es geht uns nichts an. Geben nicht zu, sie lassen sich treiben und alles gefallen. Die anderen sind wir, ich und du. Wolfgang Martin zu Holger Biege auf Radio Marabu am Telefon im Interview. Wir sind jetzt in der Zeit 1984. Holger Biege veröffentlicht im Westen eine Platte und ich muss natürlich eine Frage stellen. Wie habt ihr das als Musikleute bei DT64 oder im Rundfunk überhaupt zur Kenntnis genommen? Naja, wir haben schon immer relativ zügig die Informationen bekommen, wer gerade mal wieder im Westen geblieben ist, nicht? Das ging ja seit der Biermann-Ausbürgerung, ging das ja dann ziemlich regelmäßig. Na, und ich habe das auch im Buch beschrieben mit so einer kleinen Episode. Wir hatten damals, waren die einzelnen Titel für unsere Musikprogramme immer noch auf so Karteikarten festgehalten. Und dann gab es halt die vielen Kästen mit den Karteikarten, also für jeden Interpreten, nicht? Und je nachdem, wie viele Titel der hatte, desto umfangreicher war eben auch das Fach. Und das war dann witzigerweise schon so, dass also Mitte der 80er Jahre hatten wir dann eigentlich die größeren Karteikästen schon mit den Künstlern, die im Westen geblieben waren und die wir also nicht mehr spielen durften, als umgekehrt die Kästen, die uns noch zur Verfügung standen für die Programmgestaltung. Ne? Und so war das eben auch mit Holger Biege. Ne? Das ist schon wenige Tage, nachdem er nach diesem Konzert in West-Berlin geblieben ist, wo er übrigens von Franz Bartsch in Empfang genommen wurde. Ja, und dann wanderten eben auch die Holger Biege Titelkarteikarten in das entsprechende Fach der gesperrten Titel, nicht? Und es ging manchmal im Rundfunk noch einen Schritt weiter, dass die Oberen haben dann natürlich auch, damals gab es noch Bänder, also jeder einzelne Titel war so auf so einem kleinen, auf so einer Spule drauf, auf so einem Tonband, ne, und dann auch alles vorne schön beschriftet und so. Und das nahm dann schon, wenn man, also sagen wir mal so, alleine 30 Titel bei Holger zugrunde legen kann zu dieser Zeit, das war dann schon ein schönes Loch, was da im Archiv auch entstanden ist. Und die Bänder gelangten irgendwo in ein Schwarzarchiv. Das ging über die damalige Hauptabteilung Tanz- und Unterhaltungsmusik, wie das offiziell hieß, nicht? Und nach der Wende mussten wir dann feststellen, dass viele, viele Bänder gar nicht mehr da waren und sogar teilweise jetzt von Holger Biege nicht, weil das war ja dann Amiga-Repertoire, aber von anderen Musikern haben wir festgestellt, dass die sogar teilweise gelöscht waren. Also man hat das musikalische Schaffen der entsprechenden Bands und Musiker regelrecht ausgelöscht. Das ist interessant und das erzwingt die nächste Frage. Gab es bei Kollegen zum Teil auch Häme? Also ich erinnere mich zum Beispiel bei mir in der Familie, um Holger Biege ging es da weniger, aber um Veronika Fischer zum Beispiel. Also da wurde schon manchmal gesagt, und ich komme nicht aus einem politischen Elternhaus, guck an, was sie da treibt im Westen, das wäre im Osten, wäre die Karriere anders gelaufen. Gab es sowas? Ja, das gab es sicher auch, nicht? Also man muss jetzt vielleicht noch dahingehend unterscheiden, viele Redakteure waren ja auch mit den Musikern persönlich befreundet. Man hat ihren Weg von Anfang an begleitet. Das hatte ich ja vorhin für mich auch schon erzählt, auch mit Holger Biege. Und wir waren am Anfang eigentlich meistens erstmal wirklich traurig, ne? Wir konnten oft auch die Motive nachvollziehen, warum sie das Land verlassen haben. Aber für uns war es natürlich schwierig, ne? Womit sollten wir denn nun eigentlich weitermachen? Gut, in den 80er Jahren hatte sich ja inzwischen auch eine neue Szene aufgetan, nicht? Also es ging ja dann schon mit den sogenannten anderen Bands weiter. Und da hatten wir bei DT64 doch auch ganz gutes Material. Und das war ja auch ein bisschen das Verrückte, dass der Weggang dieser etablierten Künstler letztlich sogar bei den Funktionären und bei den Oberen und Entscheidungsträgern zu einer Entzerrung der Zensur geführt hat, nicht? Dann haben die gesagt, okay, also die sollt ihr jetzt alle natürlich nicht mehr spielen, von Renft über Veronika Fischer, Manfred Krug, Nina Hagen bis Holger Biege und. Aber dann drücken wir mal ein Auge zu bei den Jüngeren, bei den anderen Bands. Die waren ihnen häufig auch ein Dorn im Auge, aber das waren ja Bands, die wenigstens immer noch zwischen Rostock und Suhl unterwegs waren. Und dann haben wir uns eben darauf geworfen, nicht? So richtige Häme kann ich jetzt eigentlich nicht nachvollziehen oder mich erinnern. Das war wirklich eher das Gefühl, wir waren traurig, haben natürlich auch ihren Weg im Westen weiterverfolgt. Ja, und dann musste man ja sich wirklich eingestehen, dass es da eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, also eigentlich im musikalischen Bereich kann man ja nur sagen, Nina Hagen und ein paar Künstler in Nischenbereichen, dann eigentlich auch nicht wieder zu dem Erfolg geworden ist. Und insofern war es eigentlich ein Segen, dass es dann am 9. November 1989 zum Mauerfall und zu diesem ganzen Umbruch kam und die Künstler waren ja dann auch sofort wieder da und spielten fortan mit großem Erfolg vor ihrem alten und neuen Publikum in der ehemaligen DDR. Das entspricht so ein bisschen meiner Erinnerung. Ich war ja in den 80er Jahren auch als Schallplattenunterhalter sozusagen unterwegs, natürlich in der Schule, ich bin ja deutlich jünger, aber da war es schwierig mit den ganz, ganz großen Bands. Ich komme aus Thüringen, also dort war Westradio im Überfluss vorhanden, also mit den großen etablierten Bands war es schwierig. Gut gegangen sind tatsächlich einige von den neuen Bands oder aber auch an Keimzeit, kann ich mich erinnern, bestand Nachfrage. Gerade angefangen in der Zeit. Genau, Amor und die Kids oder vielleicht auch lokale Bands wie zum Beispiel Pasch. Ich habe gestern Mittag gespeist mit Willi Wolk. Die waren bei uns in der Region auch durchaus beliebt. Ja, genau. Nach der Wende, du hast es gerade angesprochen, war der Erfolg auf der Bühne wieder da. Holger Biege hat noch zwei Alben veröffentlicht. Naja, wir sind ja relativ schnell wieder in Kontakt miteinander gekommen. Ich weiß noch, Anfang 1990 besuchten Cordelia und Holger Biege mich und meine Frau in unserer Wohnung hier in Berlin-Köpenick und da erfuhren wir dann von ihren Plänen, was sie vorhaben, nicht? Also da hatte er ja schon die ersten Verträge wieder unterschrieben für eine umfangreiche Konzerttournee in der damals noch bestehenden DDR bis zum 3. Oktober 1990 und dann berichtete er eben auch von all den Plänen. Ich mache dieses Album Leiser als Laut, wird jetzt endlich fertig produziert und herausgebracht. Ich habe aber in meiner Schublade also ein paar Dutzend neuer Songs, da könnten dann gleich 2, 3 weitere Alben hinterher folgen. Aber das war dann auf der anderen Seite auch nicht so das Ding von Holger Bieger, also Tempo war nicht so seine Sache, das hatte aber auch mit der Genauigkeit zu tun, mit der er an diesen Projekten gearbeitet hat, das dauerte dann immer so seine Zeit und dann vergingen schon durchaus mal so 3, 4 oder auch 5 Jahre, bis wieder ein neues Album herauskam, nicht? Und das waren ja dann die Zugvögel, dann hatte er noch ein Live-Album gemacht, da hatte er ja damals diese tolle Tournee mit dem Omnibus Kinderchor und auf diesem Weg war er vor allen Dingen musikalisch, künstlerisch unterwegs, immer wieder was Neues ausprobieren und dann mal gucken, erst mache ich es live und mal sehen, wie ich es dann adäquat eben auch auf Schallplatten bringe. Und das ging so bis zum Jahr 2010 und dann beschäftigte er sich ja mit dem Gedanken, zu seinem 60. Geburtstag wollte er nochmal das ganz große Ding machen. Da sollte eben 2012 auch ein neues Album erscheinen und vor allen Dingen dann auch die große Geburtstagsjubiläumstournee mit großem Aufwand, mit großer Inszenierung. Er hatte ja bis dahin die meisten Konzerte eigentlich allein gespielt, also Holger Biege am Piano oder am Flügel. Und das sollte aber wieder mal wenigstens mit Band, aber vielleicht sogar mit Orchester und mit einigen Gästen passieren. Und das bedeutet ja immer eine ganze Menge Arbeit. Naja, und die wurde dann jäh unterbrochen im Juni 2012, als ihn dieser fürchterliche Schlaganfall ereilte. In den Medien habe ich von der späten Karriere von Holger Biege, das muss ich zugeben, relativ wenig mitbekommen. Du warst ja zu der Zeit auch beim Rundfunk. Und das ist natürlich eine Frage, die ich abschließend unbedingt stellen muss, als leidenschaftlicher Radiomann, einem anderen mit Sicherheit genauso leidenschaftlichen Radiomann und Musikfan. Wie hat sich das Medium Radio verändert für dich? Ja, leider nicht nur zum Guten, ne? Es hat sich natürlich technisch viel verändert. Man muss sicher auch bestimmten soziologischen Erscheinungen Rechnung tragen. Das waren ja Dinge, die zu DDR-Zeiten immer unter Verschluss gehalten wurden, wovon wir dann auch nach der Wende, also ich habe das dann im RBB auch ein bisschen genauer verfolgen können, die Untersuchungen, also die gesamte Funktion und Erwartungshaltung der Hörer an das Medium Radio hat sich ja grundlegend verändert, nicht? Also wenn wir in den 60er und 70er und auch noch 80er Jahren Radio vor allen Dingen auch als, also wenn ich jetzt nur mal die Musikseite nehme, dann war das ja für uns die wichtigste Quelle, um zu erfahren, was gibt es Neues in der Musikszene, national wie auch international. Man hat etwas über neue Platten erfahren, über Vorhaben von großen Bands, über ihre Tourneen und. Die vielen Spezialsendungen, die wir gemacht haben damals, also ich denke mit großer Freude an die Rocknächte zum Beispiel, nicht? Also wo man wirklich die Sau rauslassen konnte und auch mal Megawerke spielen konnte, nicht? Also In a Gada Da Vida von Iron Butterfly wirklich, ja. in der langen Version etc. pp. Oder die Stücke von Led Zeppelin und Deep Purple und so weiter und so fort. Diese Funktion hatte Radio aber dann ab den 90er Jahren eigentlich nicht mehr. Da hatte sich viel verändert und wir mussten auch zur Kenntnis nehmen, dass Radio immer mehr eigentlich zu einem eher beiläufigen Medium geworden ist. Die Informationen über die Ereignisse in der Musikszene haben sich die Kids inzwischen aus anderen Quellen geholt. Das Internet spielt dabei natürlich eine riesengroße Rolle. Das habe ich immer sehr bedauert, aber wir haben trotzdem auch in den Programmen, in denen ich weiterhin arbeiten durfte, noch unsere Nischen gesucht und die gab es vor allen Dingen meist in den Abendsendungen. Da hat man noch weiterhin diese Spezialsendungen gemacht, wo man dann auch die längeren Interviews mit den Musikern führen konnte, so wie du das ja auch machst bei Radio Marabu. Ne? Und dafür haben wir auch weiterhin viel Anerkennung bekommen. Insofern ja, hält sich der Groll ein bisschen in der Waage. 12 Minuten Interview-Break gerade, wir sind noch dabei. Ich erinnere mich an ein Buch. Das wäre bei anderen Radiosendern eigentlich so gut wie nicht mehr denkbar. Nein. Genau. Ich erinnere mich an ein schönes Buch von Lothar Bisky aus den 70er Jahren. Da waren die soziologischen Entwicklungen durchaus auch schon aufgeschrieben. Aber man hat meines Erachtens in den 90er Jahren, ich habe das ja von innen erlebt, ich habe ja auch mit Musikspezialsendungen bei der Landeswelle Thüringen damals gearbeitet. Ja. Man hat meines Erachtens, sagen wir mal, die Entwicklung radioseitig aus, zumindest beim kommerziellen Rundfunk, sogar noch überholt. Gibt es denn heute noch so einen Radiosender, den du so richtig empfehlen würdest? Ja. Sag mal. Also, ja, natürlich gibt es schon noch. Ne? Also ich habe auf meinen verschiedenen Radios zu Hause und seit ich nicht mehr aktiv im Job bin, verschiedene Sender eingestellt, die ich je nach Bedarf höre. Am meisten unsere RBB-Welle Radio 1, die aus Potsdam sendet, weil ich finde, dass die Kollegen machen schon noch viel von dem, was ich vorhin erzählt habe, was ich eigentlich als Musikinteressierter und ein bisschen mehr in die tiefe gehende Musikinformation erwarte. Aber ich höre auch mit großer Freude das Programm Deutschlandfunk Kultur. Ich höre auch noch meinen eigenen Sender, bei dem ich gearbeitet habe, mit großer Freude Antenne Brandenburg, weil ja auch die Abendsendungen dort noch geblieben sind und kriegt da auch das eine oder andere mit, was ist da gerade jetzt die CD der Woche, welchen Gast haben die wieder, mit wem machen sie ein Hörerkonzert. Also diese Sender gibt es schon und ich glaube, dass es die quer durch alle Bundesländer, jeder für sich, also das werdet ihr bei euch in Thüringen sicher auch noch haben. Ne? Ja, das ist bei uns schwieriger. Also ich würde sagen, dass der RBB mit Abstand die anspruchsvollsten Radiosender in Deutschland macht, zumindest was die Musikkompetenz angeht. Dankeschön, das ist doch ja. Ein schönes Kompliment. Ist auch wirklich so, weil MDR Jump und sowas würde ich zum Unhörbaren nennen. Ich möchte aber abschließend, sonst kommen wir ja nicht mal mit der halben Stunde klar, einen Sender empfehlen, den du mit Sicherheit von früher auch noch kennst. Das ist Radio Trojka aus Polen und die machen tatsächlich auch heute noch so ein Radio, wie es früher bei TT64 war. Zum Teil auch mit themenspezifischen Spezialsendungen, die so ungefähr eine Stunde gehen, im Wochenprogramm, auch wechselnd, täglich wechselnd. Also ein Tag Soul, ein Tag Rock, ein Tag Alternative. Den hatte ich mal in meinem Autoradio drin, ja. Muss ich mal wieder einstellen. Das lohnt sich wirklich. Ich meine, Polnisch ist ein schwieriges Geräusch, aber die musikalische Kompetenz dort ist überragend. Ja, wunderbarer Tipp. Dankeschön. Aber Holger Biege läuft dort wahrscheinlich weniger. Dafür sind wir da auf Radio Marabu und ich hoffe natürlich, dass auf eins deiner Radiosender jetzt auch Radio Marabu eingestellt wird. Das wird ein Internetradio sein müssen. Wir haben noch ein Stück zu spielen. Ja. Da freue ich mich sehr drauf und ich denke, du wirst auch einige Überraschungsmomente bei uns erfahren, vor allem wenn es dann auch mal zu Stockhausen geht. Den spielen wir nämlich durchaus auch mal. Jetzt haben wir aber nochmal einen schönen von Holger Biege. Ja, mach mal. Holger Biege jetzt noch. Welchen wollen wir spielen? Jetzt wollten wir doch Zugvögel machen. Ne? Genau, vom letzten Studioalbum. Ja, genau. Dann machen wir das doch und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder zu einer größeren Sendung mit viel verschiedener Musik. Jetzt war Holger Biege dran, Wolfgang Martin am Telefon. Hör den Flügelschlag, ich muss raus. Zugvögel ziehen wieder weit ist bis nach Haus. Wiedersehen, nichts wird schlecht. Singe allein weiter. Ist Trommel der Specht, der kann das recht gut. Bunt, Schalter, Wald und wer denkt schon an Eiszeit jetzt? Bunt, Schalter, Wald und er spielt noch Wind auf Achten, wilden Tanz, letzten Tanz. Gut, beißt jetzt der Hecht, der schmeckt gar nicht schlecht. Wünsche euch guten Flug, ach, ich würde schon gern mit euch ziehen. Aber mein Freund, der Kauz, will nicht wie ihr fliehen. Wiedersehen, nichts wird schlecht. Singe allein weiter. Mit der Specht, der kann das recht gut. Bunt schreit der Wald und wer denkt schon an Eiszeit